Kundgabe 5703. Empfangen durch Bertha Dudder am 21.06.1953. Zweck der Schöpfung. Entwicklungsgang. Die Welt mit allen euch sichtbaren Schöpfungen dient nur dem einen Zweck, der Rückführung des einst von Gott abgefallenen Geistigen, das in unzähligen einzelnen Substanzen oder Geistfünkchen in diesen Schöpfungen gebannt ist, um sich in stetem Wechsel seines Aufenthaltes, in steter Änderung der Außenhülle, wieder langsam aufwärts zu entwickeln, bis zu einem bestimmten Reifegrad, der dann die Verkörperung dieses Geistigen als Seele im Menschen möglich macht, in welcher nun die letzte Rückkehr zu Gott im freien Willen stattfinden soll. Es ist wahrlich ein endlos langer Weg, den das Geistige gegangen ist vor der Verkörperung als Mensch. Es ist ein Weg, der in grenzenloser Qual der Fesselung begann. Und Fesselung blieb endlos lange Zeit hindurch, bis sich dann die Fesseln zu lockern begannen und schließlich mehr und mehr nachließen. Doch immer für das Geistige ein Zustand der Gebundenheit blieb, aus dem sich aber der Mensch erlösen kann, wenn er es will. Ihr Menschen also seid eurer Seele nach durch alle diese euch sichtbaren Schöpfungen hindurchgegangen. Und ihr seid nun in dem letzten Stadium eurer Entwicklung auf Erden angelangt. Ihr habet nur noch eure letzte Aufgabe auf dieser zu erfüllen, um dann jeder irdischen Fessel ledig wieder das Reich zu bewohnen, das ihr einstmals im freien Willen verlassen habt, durch eure Auflehnung gegen Gott. Und diese eure letzte Aufgabe auf Erden ist, im freien Willen euch völlig der ewigen Gottheit unterzuordnen, weil ihr euch einst gegen Gott auflehntet, in Liebe zu dienen, weil ihr einstens in Lieblosigkeit herrschen wolltet, wieder vollkommen zu werden durch die Liebe, weil ihr euch aller göttlichen Eigenschaften selbst beraubtet durch eure Sünde, wieder Gott. Ihr sollet wieder licht und kraftvoll werden, wie ihr es waret von Anbeginn. Denn ihr seid in aller Vollkommenheit aus Gott hervorgegangene Wesen, die aber bar sind jeder Erkenntnis ihres Seins, weil sie bar sind jeder Liebe, weil sie sich entfernten von Gott und somit von seiner Liebe nicht mehr durchstrahlt werden konnten, weil jeder Widerstand gegen Gott auch seine Liebestrahlung unwirksam werden lässet, wenngleich die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen ewig nicht aufhöret. Der Entwicklungsprozess aus der Tiefe zur Höhe findet statt, in allem und durch alles, was ihr seht. Und somit ist euch kurz der Sinn und Zweck der Schöpfung erklärt und auch der Sinn und Zweck eures Erdenlebens. Ihr dürfet und müsset darum wissen, um bewusst das letzte Ziel auf Erden anzustreben, wie ihr aber auch wissen müsset, um den, der euer aller Gott und Schöpfer ist, der aber von euch als Vater erkannt und geliebt werden will. Um euch nun seine Liebekraft in einem Maß zuströmen lassen zu können, dass ihr euren Urzustand wieder erreichet, dass ihr als seine Kinder das Erdenleben beendet und zu ihm zurückkehrt in euer Vaterhaus, um mit ihm und in seinem Willen nun schaffen und wirken zu können, wie es eure Bestimmung ist, von Ewigkeit. Um euch Menschen nun dieses Wissen, diese Erkenntnis zuzuleiten, spricht er selbst euch an. Er lässet euch sein Wort vernehmen. Und er unterweiset euch durch sein Wort. Er unterbreitet euch seinen Willen, dessen Erfüllung euch unweigerlich wieder den Reifegrad einträgt, den ihr freiwillig dahingegeben habt. Er verlangt nur von euch die Wandlung eures Wesens zur Liebe. Erfüllet ihr diesen seinen Willen, dann ist auch eure Aufwärtsentwicklung gesichert. Dann erfüllet ihr eure Erdenaufgabe. Dann ist der Weg von der tiefsten Tiefe zur Höhe mit dem Erfolg zurückgelegt worden, dass ihr wieder vereinigt seid mit Gott, von dem ihr euch einst getrennt habt, und dass ihr nun vereinigt bleibt mit ihm bis in alle Ewigkeit. Amen.